Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 90, Vers 4. Denn für dich sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag, wie wenige Stunden nur. Gott segne dieses Wort. Gottes Zeitrahmen. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalm 90 aus dem Alten Testament lernen wir mehr über Gottes Zeitrahmen. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir verstehen, dass Gott einen ganz anderen Zeitrahmen hat und ein ganz anderes Verständnis von der Zeit und auch versteht, wie wir als Menschen Zeit wahrnehmen. Und er eben einen ganz anderen, ganz andere Übersicht hat, was nun die Zeit anbelangt und besonders Zeitrahmen. Und worauf es ankommt zu verstehen ist, dass wenn wir, oft in unserem Leben ist es so, dass wir, zunächst einmal diese Wahrheit, wenn wir das nicht gelesen haben hier, aus dem Psalm 90 zum Beispiel, dann verstehen wir eben nicht, dass eben Gott für jeden Menschen einen ganz persönlichen Plan und auch einen Zeitrahmen hat. Und darauf kommt es an, dass wir das verstehen. Und ich möchte euch einladen, ins Neue Testament zu gehen, in den zweiten Petrusbrief. Ja, das ist der zweite Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 im Neuen Testament. Lest mal selber durch, was Petrus da schreibt, was nun Gottes Zeit und Zeitrahmen anbelangt. Und wir tun gut daran, wenn wir das lesen und verstehen, das auch zu Herzen nehmen und vor allem in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu verstehen, dass wir, wenn wir uns ihm, unserem Jesus Christus, unterordnen, dass er uns hilft, nicht nur zu verstehen, welchen Zeitrahmen er hat. Das hat nun nichts mit Zukunftsvoraussagen zu tun. Ja, davon wendet euch ab. Die Bibel warnt uns davor. Macht das nicht. Darauf kommt es auch nicht an. Aber uns zu helfen, vor allem wenn wir in Situationen sind oder Gegebenheiten oder konfrontiert werden mit Sachen und Dingen oder Leuten, Situationen, wo wir warten müssen. Wir müssen tatsächlich warten. Ja? In unserer Natur, wir als Menschen, wir wollen, dass Sachen sofort passieren, unmittelbar. Aber wir verstehen eben aus diesem Bibeltext hier, dass das eben nicht der Fall ist. Also Gott hat einen ganz anderen Zeitrahmen und eine ganz Übersicht von der Zeit. Und ein Grund, warum Gott uns nicht sofort das gibt, was wir wollen, ist, dass er uns schützt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, denn Gott sieht ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in einem Blick, sozusagen in seiner Souveränität. Und das ist unsere Einladung, dann zu Jesus Christus zu kommen, als reuiger Sünder, und uns ihm zuzuwenden, in unserer persönlichen Beziehung, und zu sagen, lieber Herr Jesus, hilf mir bitte. Ich weiß nicht weiter und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Zum Beispiel, ja, und dein Zeitrahmen, du antwortest nicht. Und da ist es besonders wichtig, wenn wir nicht von Christus hören oder uns nicht ins Herz spricht, dass wir mit ihm verbunden bleiben, im Gebet und in der Bibel, ja, tagtäglich, weiterlesen, nicht aufgeben, dranbleiben, ja, in unserer persönlichen Beziehung. In Momenten, wenn uns Jesus das nicht ins Herz spricht, ist es unabdingbar, und das ist das Wichtigste, dass wir uns Christus untergeordnet bleiben, in unserer persönlichen Beziehung, ja. Denn er sieht ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in einem. Und wenn etwas in unserer persönlichen Beziehung mit ihm im Wege stehen würde, dann ist das eben nicht sein Plan und auch nicht sein Zeitrahmen. Und dann, kommt das auch nicht, dann trägt das auch keine Frucht, zum Schluss. Ja? Wichtig zu verstehen. Und diese Verse hier aus dem Psalter, aus Psalm 90 und dem Petrusbrief, zweiten Petrusbrief, helfen uns, das zu verstehen und uns unmittelbar Gott unterzuordnen und als Reuegesünder ihn fragen und auch helfen, für seine Hilfe ihn aufsuchen, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. In Momenten, wenn er ruhig ist, dann sind das Einladungen, wo wir persönlich mit Christus wachsen können. So wie wir in anderen Situationen nicht wachsen können und würden. Und darauf kommt es an. Das ist Gottes Zeitrahmen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit aus der Bibel, dass dein Zeitrahmen anders ist, dass du Sachen anders siehst als wir, die wir Menschen sind, als reuige Sünder. Und hilf uns, besonders in Zeiten des Wartens, dass wir uns dir unterordnen und nicht ohne dein, wenn du uns nicht das Herz sprichst, was wir tun sollen, dass wir nicht voranschreiten, ohne deine Richtungsgebung und dass du uns gesagt hast und ins Herzen spricht, das und das sollen wir tun. Hilf uns zu warten in diesen Momenten und du weist uns immer den rechten Weg. Und dafür sind wir dir sehr dankbar, Herr Jesus. Und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.